Deshalb muss die Mutter Jesu Jungfrau sein. Jungfrau sein bedeutet nämlich in Erwartung sein, frei für das Leben, offen für das Empfangen. Es gibt nichts im Schoß der Menschheit, nichts in der menschlichen Fruchtbarkeit, das diesen Jesus hätte hervorbringen können. Wenn nicht nur Juden, sondern auch Ägypter, Griechen und Römer an Jesus, den König und Retter, glauben sollen, muss er darum von einer Jungfrau geboren sein. Werfen wir noch einen Blick auf die politische Situation, in der Jesus aufwuchs. Nazareth liegt etwa 30 Kilometer südwestlich vom See Genezareth im galiläischen Bergland. Dieses Nazareth war ein völlig unbedeutender Ort, der in keiner alttestamentlichen Schrift Erwähnung findet. Die Bevölkerung mag wohl hauptsächlich aus Handwerkern und Kleinbauern bestanden haben. Eine Stunde Fußweg von Nazareth entfernt lag Sepphoris, die damalige Provinzhauptstadt von Galiläa, mit ihrem griechischen Theater und dem Gymnasium für sportliche Veranstaltungen. Im Jahre 4 vor der Zeitenwende, Jesus könnte damals 2 oder 3 Jahre alt gewesen sein, war es dort zu einem Putschversuch der jüdischen Widerstandsbewegung gegen die Herrschaft der Römer und ihrer jüdischen Vasallen gekommen. Aber der damalige römische Statthalter hatte die Revolte niedergeschlagen und Sepphoris in Schutt und Asche gelegt. Dass die römischen Legionäre auch das nur 6 Kilometer entfernte Nazareth nicht gänzlich ungeschoren ließen, darf man vermuten. Herodes Antipas, ein Sohn von Herodes dem Großen, ließ die Stadt neu aufbauen und machte sie zum Zentrum seines Herrschaftsgebietes und zum besonders schön gestalteten Aushängeschild seiner Macht. Die auf einer Anhöhe gelegene Stadt war weithin sichtbar. Ihre Straßen waren mit kostbarem Marmor ausgelegt. Aus dem 1. Jahrhundert nach Christus stammt eine sogenannte Bürgerbasilika, ein mit weißen Mosaikböden und reichen Wandgemälden ausgestattetes großes Prachtgebäude, das für Gerichtssitzungen und als Markthalle verwendet wurde. Noch eine weitere Markthalle sorgte dafür, dass ein reger Handel mit regionalen Waren stattfand, vermutlich vor allem mit Nahrungsmitteln, Keramik, Schmuck und Webstoffen. Im Innenstadtbereich gab es zahlreiche vornehme, reich ausgestattete Häuser. Ein zeitgenössischer Schriftsteller nannte Sepphoris darum das Ornament von ganz Galiläa und wusste auch noch zu berichten, dass sie die stärkste Stadt Galiläas, also ein römisches Militärzentrum war. Diesem Umstand ist es sicher zuzuschreiben, dass keine Aufstände mehr aufflackern konnten. Die Allgegenwart der römischen Besatzer sorgte dafür. Auch die Amtstätigkeit des ab 26 nach der Zeitenwende regierenden römischen Präfekten Pontius Pilatus trug dazu bei. Bestechungen, Gewaltakte, Ausplünderungen, Misshandlungen, Provokationen, unaufhörliche Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, willkürliche, brutalste Grausamkeiten waren an der Tagesordnung, so berichtet ein Zeitgenosse, der den Prokurator persönlich kannte. In einem politisch derart aufgeheizten Klima gediehen Korruption, Opportunismus und Radikalismus. Die einen suchten ihr Heil in einer mehr oder minder offenkundigen Zusammenarbeit mit den Römern und handelten sich damit die Verachtung weiter Kreise der jüdischen Bevölkerung ein. Andere zogen sich vom öffentlichen Leben ganz zurück in die Religion oder in allerlei Formen von Aberglauben. Wieder andere versteckten sich im Untergrund. Das zerklüftete Galiläa wurde zum Schlupfwinkel für Widerstandskämpfer. Die Zeloten und die sogenannten Dolchmänner fanden großen Anhang. Kein Zweifel, Jesus wuchs in einer politisch unruhigen und wirtschaftlich schwierigen Zeit auf. Was er erlebte, muss eine tiefe Abneigung gegen Gewalt und Unterdrückung, gegen hemmungslose Machtausübung und Missachtung der Menschenwürde in ihm wachgerufen haben. Gleichzeitig mag auch sein Mitleid mit den Ärmsten der Armen, mit den Ausgebeuteten, den Tagelöhnern, den Kranken und mit den Kriegerwitwen und Waisen gewachsen sein. Wir wissen nicht, was Jesus bewogen hat, im Alter von 30 Jahren seinen Beruf als Bauhandwerker aufzugeben und sich einem Leben als Wanderprediger zu widmen.